weit von meinen Vertrauten in einer riesengroßen Stadt. Auf einer endlos großen Straßen, wo ich niemand kenn. Hab mich schon lang nicht mehr so alleinig, so verloren fühlt wie da. Und ich geh die Straßen weiter ohne Ziel. Und ich hab Heimweh nach den Bergen, nach dem Gipfel unten, nach dir, nach den Wäldern, nach den Seen und den Schnee. Und ich hab Heimweh nach der Heimat, in einer Stadt, wo ich niemand kenn. Denn da sind so viele Leute, die ich nicht versteh. Da steht sie plötzlich vor mir, wie ein Engel aus dem Nichts. Frag mich, ob ich weiß, wo es zum Bahnhof geht. Sie sagt, ich hab keine Lust mehr zu bleiben. Ich geh einfach nicht dahin. Hab zwar probiert, doch es ist wirklich nichts für mich. Und ich hab Hunger nach den Bergen, nach dem Gipfel unten, nach dir, nach den Schnee.